Meine Träume platzen hier durch einen Offenschlag. Laute Stimmen aus dem Türsee, oh, das wird ein schöner Tag. Diese seltsamen Gestalten wollen uns zweifelhaft zu mir, denn ihre PKW-Armada packt bereits vor meiner Tür. Ich weiß Bescheid, es ist soweit, wurde auch mal wieder Zeit. Sie wollen sich meine Sachen borgen, nein, das ist der Startschuss für morgen. Heute Schneider, Zirkusleute, habe ich zuerst gesagt. Schere, Schleim, Kessel, Flicker, wer macht denn nur diesen Kerl? Die komischen Frisuren haben mich doch irritiert. Wer trägt auf Pokoila, doch dann hab ich es kapiert. Ich weiß Bescheid, es ist soweit, wurde auch mal wieder Zeit. Sie wollen sich meine Sachen borgen, nein, das ist der Startschuss für morgen. Unverletzlichkeit der Wohnung, so wird das hier wohl genannt. Sie wühlen und sie schnüffeln und mal für ihr Leben gern. Dieses super überdurchschnittlich intelligenten Herrn. Ich weiß Bescheid, es ist soweit. Sie sind drin, ich bin bereit. Da schreien sie schon, die Idioten. Guten Morgen, du bist jetzt verboten. Guten Morgen, du bist jetzt verboten. Guten Morgen, du bist jetzt verboten. Guten Morgen, du bist jetzt verboten.